Kundgabe 5621. Empfangen durch Bertha Dodde am 11.03.1953. Glaubenskampf. Antichrist. Bekennen vor der Welt. Es wird euch eine starke Prüfung auferlegt werden in der letzten Zeit vor dem Ende. Was ihr nicht für möglich haltet, das wird geschehen. Jeglicher Glaube wird angefeindet werden, und das wird dazu führen, dass sich die Menschen gegenseitig verleugnen, dass keiner mehr seine Gesinnung bekennt und dass ein jeder des anderen Feind ist. Und dann fordere ich von euch, ihr, meine Vertreter auf Erden, offenes Bekennen, denn nun ist die Zeit da, von der geschrieben steht. Wer mich vor der Welt bekennet, den will auch ich vor meinem Vater bekennen. Denn dieses Bekenntnis kann noch für viele andere Stärkung sein, dass sie sich nicht verstecken und irdische Feinde fürchten. Es wird eine schwere Zeit sein, und doch brauchet ihr, sie nicht zu fürchten, solange ihr euch mir verbindet in Gedanken. Denn dann bin ich selbst bei euch und lenke eure Schritte, eure Worte und eure Gedanken. Fürchtet nicht, die den Leib töten, aber eure Seele nicht töten können. So wie es um euren Glauben geht, wisset ihr auch, dass die Zeit gekommen ist, die ich verkündet habe, und dass das letzte Ende nicht mehr fern ist. Der Glaubenskampf zuvor ist die letzte Phase auf dieser Erde. Und so sicher, wie dieser entbrennen wird, kommt auch das Ende, das ihr, meine Diener und Getreuen auf Erden, nur ersehnen könnet, denn es bringt euch Erlösung aus aller Not. Doch die Zeit vorher muss sein, um den Menschen noch die Gelegenheit zu einer Entscheidung zu geben. Denn dann erst wird es sich entscheiden, wer zu mir und wer zu meinem Gegner steht, wer die Welt mehr liebt als mich und wer sich daher ihm übergeben hat. Denn dieser wird mich verleugnen, und das schändlichste Treiben gegen die meinen gibt Zeugnis von dem Wirken meines Gegners, der sich in dem Antichristen verkörpern wird und vorgeht gegen die meinen und also gegen mich selbst. Eure Kraft aber, euer Bekennermut und euer Liebewille wird sich steigern, und ich werde euch beistehen in so augenfälliger Weise, dass ihr mich erkennet und stets lauter meinen Namen bekennet vor der Welt. Doch um meiner Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Sehr schnell kommet das Ende. Denn ich selbst komme den meinen zu Hilfe und werde sie hinwegholen, auf dass sie von dem Vernichtungswerk an dieser Erde verschont bleiben, auf dass sie Frieden finden nach dieser schweren Zeit der Prüfung. Doch alle anderen erreichet das Gericht, denn es erfüllet sich, wie es verkündet ist, durch Wort und Schrift. Amen.